Aussprache. Übung 1a. 1. Hast du auch daran gedacht, dass wir Kaffee brauchen? 2. Das hat Bernd gesagt? Und was hast du darauf geantwortet? 3. Schatz, ich habe darüber nachgedacht, ob wir heiraten sollten. 4. Maja träumt davon, mit Heiner zusammen zu sein.